haben, weil sie zu nichtig, zu kleinlich und zu verloren sind, als dass die ganze Welt davon Kenntnis nehmen müsste. Sie sind am heutigen Abend Augen und Ohrzeuge eines Massenereignisses, wie es in diesem Umfang in Deutschland und wahrscheinlich in der ganzen Welt noch niemals da gewesen ist. Ich glaube, man sagt wohl nicht zu viel, wenn man behauptet, dass am heutigen Abend mindestens 20 Millionen Menschen in Deutschland und jenseits der deutschen Grenzen die Rede des Reichskanzlers Adolf Hitlers zu Gehör bekommen werden. Allein in Berlin sind außer dieser großen Massendemonstration im Sportpalast 10 große Lautsprecher auf den öffentlichen Plätzen aufgestellt. Und jetzt schon sammeln sich vor diesen Lautsprechern wahre Menschenmauern. Und es wird an diesen Lautsprechern mindestens ein Publikum von 500.000, 600.000 Menschen stehen, die diese Rede zu Gehör bekommen. Wenn das Berliner Tageblatt erstaunt fragt, wer diese Lautsprecher bezahle, so kann ich dem Berliner Tageblatt zu seiner Beruhigung mitteilen, so viel Geld, um 10 Lautsprecher zu bezahlen, besitzen wir Gott sei Dank selbst noch. Wir haben solche Mittel, wie sie von der marxistisch-sozialdemokratischen Regierung angewandt worden sind, nicht nötig. Obschon es uns ja viel mehr läge, den Fonds zur Bekämpfung des Verbrechertums für unsere Zwecke gegen die Sozialdemokratie. Vielleicht aber werden wir diesen Fonds einmal in Anspruch nehmen, wenn die ungeheuren Korruptionsskandale, die sich die marxistisch-sozialdemokratische Regierung in den vergangenen 14 Jahren hat zu Schulden kommen lassen, wenn die einmal von Staatswegen aufgedeckt werden. Und die Stunde ist näher, als die Herren vom Berliner Tageblatt das glauben wollen. Wenn die jüdische Presse sich darüber beschwert, dass die nationalsozialistische Bewegung nun den Reichskanzler auf alle deutschen Sender sprechen lässt, so können wir darauf nur zur Antwort geben, wie ihr es uns vorgemacht, so machen wir es jetzt nach. Das war durchaus keine Phrase, wenn wir in den vergangenen Jahren auf und auf erklärt haben, ihr seid unsere Lehrmeister und wir wollen eure gelehrigen Schüler sein. Im Übrigen aber muss man feststellen, das, was diese Herren auf propagandistisch-politischem Gebiet in den vergangenen 14 Jahren geleistet haben, das ist eine wahre Stümperarbeit gewesen. Denn obschon sie alle öffentlichen Mittel für sich in Anspruch nahmen, haben sie nichts anderes zu Wege gebracht, als dass sie jetzt über Parlamentskadaver verfügen, die für die politische Machtbildung überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Die nationalsozialistische Bewegung wird ihnen nun zeigen, wie sie es eigentlich hätten machen sollen. Man muss nämlich gut regieren und für eine gute Regierung auch eine gute Propaganda betreiben. Das eine gehört zum anderen. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Beide müssen sich einander ergänzen. und alte Glauben auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können. Wenn Sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestoppt werden. Über alle deutschen Sender an die anderen Millionen wenden.